Ein gut gelaunter und viel zu sagen habender André Herzberg gleich. Jetzt kommen aber die Kollegen aus dem Jahre 84 und zwar die Pudis. Denke ich an Deutschland, fallen mir Gedichte ein. Klingen große Namen raus aus totem Stein. Und in mir ist Schweigen wie nie gekannt. Hier bin ich geboren, das ist mein Land. Denk ich an Deutschland, ist mir auch nach Schrein. Fällt mir so viel Hass, Not und Elend ein. Dann seh ich die Erde zur Asche verbrannt. Hier bin ich geboren, auch das ist mein Land. Neutrale Nationalhymne ist nur zu hören hier auf Radio Marabu. Fein verantwortlich für die Musik und Andreas Hehle verantwortlich für den Text. Deutschland. Doch Deutschland. Deutschland. Über alles. Deutschland, Deutschland. Gentrifiziert zu deutschen Panzern zieht der Weltgeist unser ganzes Leben lang. Das war ja eben nicht ganz korrekt mit Fein und der Nationalhymne, denn die Musik kam ja schon von Haydn, den ich jetzt hier recht herzlich grüßen möchte. Und als DDR-Bürgerin spiele ich natürlich jetzt im Anschluss die Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik. Jetzt wieder zurückkommen an die Radiogeräte. Jetzt geht es normal weiter und zwar mit einem, na normal ist es ja auch nicht, es ist ja wieder mal ein DDR-Titel von Carsten Görner. In der kühlen Früh werden wir geboren, sagen wir der Welt leise guten Tag, halten in den Händen immer wieder neu Mühe und Fantasie in der kühlen Früh. Wenn die Nacht verrinnt in der grauen Stunde, ist der neue Tag nur ein leeres Blatt. Ist noch alles offen, wissen wir noch nicht, was der Tag uns bringt, wenn die Nacht verrinnt. Unsere Augen und wir sagen nice, unser erstes Wort, sagen unsere Liebe leise guten Tag und wir wärmen sie in der kühlen Früh. Na, na, Früher haben wir im Büro gerne Klebstoff geschnüffelt. Jetzt wird Klebstoff besungen von Mine. Ich bin ein Egoist. Ich hab gesagt, ich bin da, wenn du stirbst. Doch ich war nicht da. Ich war nicht da. Das, was du jetzt bist, ist nicht mehr hier. Und es weiß auch nicht, wieso ich es nicht war. Wieso ich es nicht war. Was ich mag, fass ich an, was ich fasse, leide dran. Klebstoff an meiner Hand, ich wünschte, wär's mir unbekannt. Doch jetzt nehme ich dich mit, ob du es willst oder nicht. Alles muss raus, was keine Miete zahlt. Ich habe nie gesagt, dass ich alles an mir mag. Ich verhalte mich schäbig, doch ich tu so, als weiß ich es nicht. Alles muss raus, was keine Miete zahlt. Ich habe nie gesagt, dass ich alles an mir mag. Meine Hände sind klebrig, doch ich tu so, als weiß ich es nicht. We'll be right back. Marabu Retro. Retro. Retro. Die 50er. Hey, 60er. Hey, hey, hey. 70er. 80er. 90er. No. Das neue Jahrtausend. Marabu Retro. Retro. Retro. Prayers offered in times of peace are silent conversations, appeals for love or love's release in private invocations. But all that is changed now, gone like a memory from the day before the fires. People hungry for the voice of God. Hear lunatics and liars. Wartime prayers. Wartime prayers in every language spoken, for every family scattered and broken. You cannot walk with the holy if you're just a halfway decent man. I don't pretend that I'm a mastermind with a genius marketing plan. I'm trying to tap into some wisdom, even a little drop would do. I want to rid my heart of envy and cleanse my soul of rage before I'm free. Times are hard, it's a hard time, but everybody knows all about hard times. The thing is, what are you gonna do? Will you cry? And try to muscle through, and try to rearrange your stuff. But when the wounds are deep enough, and it's all that we can bear, we wrap ourselves in prayer. Because you cannot walk with the holy if you're just a halfway decent man. Pretend that I'm a mastermind with a genius marketing plan. I'm trying to tap into some wisdom, even a little drop would do. I want to rid my heart of envy and cleanse my soul of rage before I'm mother murmurs in twilight sleep and draws her babies closer with hush abides for sleepy eyes and kisses on the shoulder to drive away despair. She says a wartime prayer. AM 6150 Marabu. could not believe it, could not believe our eyes. The thing that I saw down there, down between her thighs, I can see it over and over again. Over at the holy blood skin. If I turn it over, would you make it work? When you plug it in, will you dig the dirt? Can you count me sideways to that other realm? Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me for the promise. I pray and I pray God. My refugee is throbbing underneath the solid, deep inside a man, a loyalty dissolves. Deep inside a stranger, necessity of sobs. Tanalala mit den White Denim. Hälfte 2 des Soloalbums von André Herzberg gleich. Gleich mehr. Europe's Alternative Music. Auf Radio Marabu. Hier ist Willi von den Polars. Hier sind unsere aktuellen Tourdaten. Am 16. März in Emleben im Max Saloon. Am 20. April Gotha in der Stadthalle mit den Gästen Phil Bates und Band, XELO2 sowie Beat Club Leipzig. Am 21. April in Utenbach in der Kirche. Und ein Konzert zum Männertag Friedrich Roda, Heuberg am 30. Mai. Ja, das waren unsere aktuellen Tourtermine. Kommt doch einfach mal zu einem Konzert von uns und hört euch auch mal unsere Musik an auf Radio Marabu. Radio Marabu. Established 1984. Vorbitte für Radio Marabu. Auch 2019 wieder frische Bayern für Radio Marabu. Turbulenz. Lass uns wieder glücklich sein. Es ist zu früh zum Trauerminen ziehen. Wir können's noch mal probieren und fangen von vorne an, uns zu verlieren. Turbulenz. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Marabu on Demand. Marabu on Demand. Es sind die alten Weisen, die neu in uns erstehen und die im Wind dem Leisen von fern herüberwehen. Jürgen Eger singt bei den Mecklenburger Singeklönen. Eine Veranstaltung aus dem August 2018. Annette Schilling von Radio Marabu berichtet darüber exklusiv. Ja, hallo Annette. Also ich bin Marietta, ich bin hier gerade bei Thomas in Wendorf bei den Singeklönen, also bei Thomas Potenze. Wir sagen ja Pude. Hallo, hier ist Hardy Krischkowski und ihr hört jetzt einen meiner Lieblingssongs von mir gespielt für euch. Viel Spaß damit. Hallo, hier ist die Cordy Bieger. Ich grüße erstmal alle Hörer von Radio Marabu und ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann beim Singeklönen bei Thomas Potenzen. Seid auch dabei bei der Sendung mit Annette Schilling, die Mecklenburger Singeklöne 2018 auf Radio Marabu. Mein Name ist Dieter Podowetzki und er hört mich auf Radio Marabu. Marabu on Demand. Der Marabu ist eine Storchenart mit kropfartigem Kehlsack. Radio Marabu ist geiles Radio. Also Rauch, das ist natürlich ein Lied, das so ähnlich wie mit meiner jüdischen Identität. Ich habe lange nicht über dieses Thema gesprochen, aber nun, ich glaube, bei diesem Lied lässt es sich nicht verbergen. Also Melancholie habe ich jetzt früher genannt, ich würde es jetzt Depression nennen. Und also dieses Thema Depressionen, wie fühlt sich das an, wie kann man das überhaupt in Worte fassen, da drückt dieses Lied aus und es ist sicherlich sozusagen von der Stimmung her, geht es sehr weit runter. Ich habe mich auch früher ein bisschen für so eine Art Lieder also so weit nach außen zu tragen, muss ich ja sagen, habe ich mich so geschämt. Ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen drüber weg und ich kann sowas eben ausdrücken. Und ich habe gerade auf dieses Lied auch schon sehr starke Reaktionen von anderen bekommen. Und siehe da, es ist wohl viel weiter verbreiteter, als man so denkt. Blau ist die Farbe, wie ich mich fühle. Grau heißt, es geht mir nicht schlecht. Mit Grau komm ich gut durch den Winter, keine Schmerzen mit Grau, alles recht. Alles in Watte, kein oben, kein unten, ich löse mich auf. Grau heißt, komm mir bloß nicht zu nah. Grau heißt, tritt nicht über den Zaun. Ich kann mich fühlen, ich kann mich fühlen, ich kann nichts fühlen. Jeden Tag was zu essen, bei Zeiten ins Bett. Grau heißt, nicht aufs Klingeln zu warten. Grau heißt, ich werd langsam fett. Grau heißt, komm mir bloß nicht zu nahe. Grau heißt, tritt nicht über den Zaun. Grau heißt, respektier meine Grenzen und sei nicht zu nett. Ich kann nicht fühlen. Ich fühle, ich kann nicht fühlen, und ich muss fühlen, ich muss fühlen, ich kann nicht. Niemand irgendwie eine Note gesehen oder sonst irgendwas, sondern das wurde im Studio auf dem Punkt so gespielt und da bin ich sehr dankbar dafür. Ich war dabei. Warum soll ich aufräumen, hab ich Mutter gefragt. Und warum studieren, hab ich später gesagt. Und wer sagt, dass ich aufstehen muss, jeden Morgen früh. Was treib ich alles, ist noch wunderbar still. Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Wozu soll ich laufen, noch eine Runde im Park? Wieso gibt es zum Mittag nur Salat? Warum noch ein Buch? Warum noch ein Lied? Ist doch alles nur Ware und der Markt ist wie Krieg. Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Und Disziplin ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Mit dem Spruch kannst du mich jagen, ich bin ihn so leid. Und er da oben, er lässt sich nicht sehen. Oh bitte gib mir ein Zeichen, ich will mich selber verstehen. Und deine Regel, dein Gebot, dein Gesetz. Deine Regel, dein Gebot, dein Gesetz. So soll ich mein Leben noch mehr in die Länge ziehen. Ich bin nicht wie das Jahr, werd im Frühling wieder grün. Und warum schau ich oft zurück, da lässt sich nichts mehr drehen. Und warum kann ich nur so schlecht in den Spiegel sehen? Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Meine Regel, mein Gesetz. Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Meine Regel, mein Gebot, mein Gesetz. Ja, der Prolet, wie soll ich sagen, in Gedanken gab es, ich habe dieses Lied ja nicht selber gesungen, ja, wenn man also das Album hört, wird man feststellen, oha, das ist ja gar nicht Herzberg, der da singt, sondern das hat Hans Rohe gesungen, der Gitarrist. Ich habe auch schon mal gedacht, dieses Lied hätte ich auch, wie heißt sie, Ilka Bessin, diese lustige proletarische Dicke da, die so Kabarettistin ist, oder Gunther Gabriel, hey Boss, ich brauche mehr Geld. So. Also es ist das Lied eines alternden, jemand, der so etwas abgekämpft vom Leben ist und der so sein Resümee zieht. Und das darf man ja, ich bin ja nur inzwischen 62, der eben, ja, ein Stück weit Außenseiter, Prolet, so heißt es, ist ja heute auch mehr ein Schimpfwort geworden. Also, und er hat es großartig gesungen, der Hans. Ich selber konnte es irgendwie nicht singen, ich bin dann doch wahrscheinlich nicht ganz so Prolet, wie den ich mir da vorgestellt habe, aber es hat eine unwahrscheinlich hat mich selbst wirklich zu Tränen angerührt, ihn im Studio dazu zu hören, und ich dachte, das muss unbedingt mit drauf. Thank you. scheißt auf die Welt, frisst, scheißt und schläfst, machst Kinder, machst sie groß, stirbst und verwehst. Mehr ist nicht zu sagen, stell keine Fragen, mach dir keine Gedanken, nimm es hin. Mein ganzes Leben bin ich ein Prolet geblieben. Ich war's nie gern, doch ist es wie es ist, okay. Nie war ich Teil der großen Bewegung. Ich bin nicht stolz drauf, doch ist es wie es ist, okay. Gott ist groß, er ist überall, er sieht auch dich, du hast die Wahl. Mehr ist nicht zu sagen, stell keine Fragen, mach dir keine Gedanken, nimm es hin. Mein ganzes Leben bin ich ein Prolet geblieben. Ich war's nie gern, doch ist es wie es ist, okay. War ich Teil der großen Bewegung? Ich bin nicht stolz drauf, doch ist es wie es ist, okay. Bewegung. Ich bin nicht stolz drauf, doch ist es wie es ist, okay. Es ist wie es ist, okay. Was uns verbindet, das passt ja zu dem Thema des letzten Songs und ist auch, da bin ich wieder Hans Rohe dankbar, dass er hat auch die Reihenfolge der Lieder für mich gemacht. Da bin ich ganz mal so ein bisschen selber so ängstlich, das alleine zu machen. Und was uns verbindet, ist ein Lied über das grundsätzliche Menschsein. Und hat was Hymnisches, hat was so für was die Menschheit, auch solche Ansprüche habe ich ja manchmal, so Hymnen zu schreiben. Und ich glaube, ich freue mich darüber, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Dieses Äpfel und Birnen, was uns verbindet, die Zeit und die Zeiten unter einem großen Zelt. Himmel und Hölle, was uns verbindet, das große Nichts oder nur das Geld, Krieg und Frieden, was uns verbindet, Tisch oder Bett, Freude und Leid. Oder reich, warm oder kalt, was uns verbindet, ist die Sorge um was uns verbindet, ist das Wort Mensch allein. Was uns verbindet, was unsere Kinder nach uns leben wollen. Was uns verbindet. Mann oder Frau, Ost oder West, schwarz oder weiß, klein oder groß, was uns verbindet, alt oder jung, laut oder leis, was uns verbindet, ist die Sorge um uns. Was uns verbindet, ist das Wort Mensch allein. Was uns verbindet, dass unsere Kinder nach uns leben wollen. Was uns verbindet. Was uns verbindet, ist das Wort Mensch allein. Was uns verbindet, dass unsere Kinder nach uns leben wollen. Was uns verbindet, ist ein Traum. Also was aus uns geworden ist, Titelsong des Albums, letztes Stück auf dem Album und gleichzeitig auch der Titel für meinen Roman, nach dem Roman geschrieben. Es ist ein Resümee sozusagen über ein Leben, über ein Verhältnis zur Mutter. So kann man schon mal so stehen lassen. Und ich hoffe aber, dass es also eine größere Weite hat. Meine Lieder sind ja immer sehr privat, aber manchmal gelingt es einem ja sozusagen, damit auch eine gesellschaftliche Weite zu bekommen. Und ja, das hoffe ich doch. Lea kam vom Westen, ich war noch nicht da. Dieses Uns war ihre Hoffnung, die sie mir mitgab. Und so suchte ich schon lange und so hoffte ich bis heute auf jeden, den ich von uns traf, hab ich mich so gefreut. Komm, schau dir an, komm, schau dir an, komm, schau dir an, was aus uns geworden ist. Illusionen, ich hab sie hinter mir. Lea ist gestorben, nur nachts ruft sie nach mir. Ich kenn ihre Gespenster, ich lass sie nie mehr ein. Ich bin heut

im 49 Meter Europaband. Marabu auf 61,50. Julia Reinhardt im Gespräch auf Radio Marabu. On Demand auf unserer Webseite www.radiomarabu.de. Der Marabu-Zuhörsonntag vom 28. Oktober 2018. Myriane Angelowski, die Kölner Autorin, im Interview zu ihrem aktuellen neuen Kriminalroman Die dunklen Straßen von Köln, im Emons Verlag erschienen. Auch in der Sendung eine ganze Menge Musik, die sich die Autorin für die Sendung gewünscht hat. Die Beatles, Klee, Bosse, Prince, Jamie Cullum, Adele, Roberta Flack, Genesis, George Harrison und Nat King Cole. Hört Julia Reinhardt mit Myriane Angelowski on demand auf www.radiomarabu.de. Marabu on demand.